Der Professor muss eben das letzte Wort haben. Immer und überall. Auch wenn, wie Sie zugeben müssen, in diesem Abenteuer der Held eher Hutchins & Hatch ist als Augustus van Dusen. Das Unwetter brach los mit aller Macht, als wir buchstäblich in letzter Sekunde den Hafen von Bastia erreichten. Die Mamma Mia hatte nicht so viel Glück. Wir erfuhren später, dass Wrackteile mit ihrem Namen bei Piombino angespült wurden. Von Don Vito Borsalino hat man nie wieder etwas gehört, aber die Camorra existiert immer noch. Mit Gangstern, die sich in der Politik eingenistet haben, wird niemand so leicht fertig. Nicht einmal Professor van Dusen. Wo steckt Professor van Dusen? Da habe ich mich gefragt, als ich diese Folge unlängst mir noch mal anhörte, in Vorbereitung unserer Gedanken, die wir gerade äußern. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich nicht mehr erinnern. War irgendwas mit van Dusen? Weil der taucht ja fast gar nicht auf. Der tat ja. War der irgendwie weg oder wie? Oder war, er verschwindet in Neapel. Ja, nee, das ist klar von der Geschichte. Ich meine, warum hast du eine Folge geschrieben, in der van Dusen so gut wie gar nicht auftaucht? Die beiden werden getrennt. Hatch. Das kommt in irgendeiner anderen Folge vor, rotes Blut und weißer Käse. Ich glaube, er bricht sich das Bein und er muss in der Schweiz bleiben, während van Dusen weiterfährt und sich aus Neapel meldet mit einem für ihn ganz uncharakteristischen hymnischen Ode an den Golf von Neapel, die landschaftlichen Schönheiten. Und als Hatch dann schließlich nachkommt, ist Professor van Dusen spurlos verschwunden. Und er muss jetzt den Detektiv spielen und seinen großen Meister irgendwie auftreiben. Ich meinte meine Frage jetzt gar nicht auf die Geschichte bezogen, die kenne ich ja, die habe ich ja gehört, aber aus der Realitätserinnerung an die Zeit, ob es da irgendeinen Grund gab, von den Schauspielern her gesehen, oder war das jetzt einfach eine Sache, dass van Dusen, der war ja eigentlich aufnahmemäßig ungefähr in einer Stunde fertig. Mehr Text hatte der gar nicht, obwohl er die Hauptfigur war. Er tauchte erst am Schluss wieder auf. Ob es da irgendeinen Grund, ich kann mich daran nicht erinnern, ob es einen Grund gab, dass wir sagen, du mach mal eine Folge, wo van Dusen nicht so viel hat, weil der kann nur ganz kurz zur Aufnahme kommen. Das gab es nicht. Es war einfach so, dass van Dusen keine große Rolle spielte. Er wird am Schluss, glaube ich, in einem Rettungsring treibend aus dem Mittelmeer gefischt. Na, es ist so, dass der dankbare Part in dem Sinne für Klaus Herm als Schauspieler, für Hatch als Figur, eben war, dass er für einen Großteil dieser Folge quasi die Funktion des van Dusen mit übernehmen musste, dass er sich also dann auch immer fragt, wie hätte der Professor, der Professor würde jetzt so und so, dann mache ich das jetzt auch. Also quasi immer sich erinnernd an die Vorgehensweise von van Dusen, beflügelt sieht, jetzt seinem Freund van Dusen irgendwie nachzuspüren und ihn irgendwo zu finden, der ihm irgendwo verschwunden ist. Und kein Mensch kann sagen, wo ist er jetzt eigentlich geblieben. Und es gelingt ja, denn letztlich auch, es war jetzt nicht unbedingt das Verdienst von Hatch, aber es ist trotzdem, also der Part ist von Hatch erweitert dadurch, weil er hat jetzt auch Teile der Van Dusen-Figur, die er mit in einem Teil dieses Hörspiels mit übernehmen muss. Und das war das, was mich eigentlich an der Geschichte interessiert hat, dass Hatch auch mal als Detektiv in irgendeiner Form auftreten muss, ja, und ohne den großen Meister. Ja, der ja immer, der Van Dusen ist ja immer derjenige, der dann auch eben Hatch zur Raison ruft oder eben auch mal vor die Wand laufen lässt und eben als den Dummen erscheinen lässt, damit seine eigene Intelligenz auch nicht nur ja nicht irgendwie unterschätzt werden kann, mhm, von uns, den Hörern. Und das ist in dieser Folge etwas zurückgestellt. Also Hatch ist natürlich zu sich selbst gut, ne, positiv und eingestellt. Und er klopft sich dann auch selbst auf die Schulter. Ja, was er allerdings auch verdient hat. Ist er enttäuscht, denn Van Dusen befreit sich schließlich selbst. Er war in der Gefangenschaft der Camorra, der berühmten Mafia-Organisation von Neapel, und war auf einer Yacht quasi entführt worden. Ja, und befreit sich dann selbst und treibt schließlich in einem Rettungsring im Mittelmeer, und Hatch kann ihn nur noch auffischen. Wobei ich mich gefragt habe, irgendwie war es doch auch todesmutig von Van Dusen, weil als er sich mit dem Rettungsring von Bord begab, da war, soweit ich mich erinnern kann, nicht irgendwo Land in Sicht. Und Van Dusen konnte nicht davon ausgehen, dass zufälligerweise Hatch mit seiner Rettungsmannschaft also nicht allzu weit weg von ihm war und ihm bald mit seinem Rettungsring da aus dem Mittelmeer fischen würde. Es hätte auch, hätte auch schief gehen können. Aber ist es Gott sei Dank nicht, und der Autor kann das ja alles. Ist klar, und so der Autor wusste ja zum Zeitpunkt auch, dass er erst in Folge 29 war und er noch einige Folgen vor sich hatte, und er wollte nicht. Außerdem hatte er Van Dusen ja schon umgebracht, er musste ihn nicht ein zweites Mal umbringen. Ja, als an Schauspielern erinnere ich mich an Helmut Staus, der gelegentlich auch in der Folge mit von der Partie war, der Ettore Palestrina gespielt hat. Carola Renier war dabei als seine Tochter Gina. Und dann alte, auch Van Dusen, Kempen, Jürgen Thormann, Georg Korten, Gregor Melikian, Gerd Duvner auch wieder, diesmal nicht in einer Rolle als Sûreté-Kommissar, sondern eher in einer Nebenrolle. Und Hans Madin, eine der wenigen Folgen, in der der alte Hans Madin auch noch mitgespielt hat. Der war nicht so oft dabei, aber umso schöner, dass er in dieser Folge auch mit beteiligt gewesen ist. Ist eine wieder eine eher in Richtung Karikatur gehende, relativ unblutige Krimi-Folge gewesen, die aber sehr entspannt und entspannend erzählt war. Und zur Karikatur passten dann auch die Namen. Die Chefs der Camorra, das waren gleichzeitig die Oberpolizisten von Neapel, und die hießen Mangiapasta und da erinnere ich mich zum Beispiel, dass der Schauspieler, der Mangiapasta spielte, war Georg Korten. Und Georg Korten war immer einer der Schauspieler, die zwischendurch zur Unzeit auch immer gerne mal hungrig wurden. Mhm. Und irgendwie, man sah ihm das auch ein bisschen an, muss man sagen. Und er wusste es auch selbst, er war nicht glücklich darüber. Aber manchmal mussten wir, wenn Georg Korten bei Produktion beteiligt war, auch zwischendurch immer mal eine kurze Extrapause machen, damit er irgendwie zumindest was essen konnte. Und dass er nun ausgerechnet Mangiapasta hieß, weiß ich nicht, ob ihm das wirklich gefallen hat. Aber es war irgendwie eigentlich eine naheliegende Namensgebung. Jetzt ist mir der andere auch eingefallen, Don Vito Borsalino. Das war natürlich reine karikaturistische Name. Ja,